geht etwas kaputt. Selbst das allerkleinste Teil. Geht auch das ganze Universum kaputt. Wenn ich meine Augen zumache, sehe ich, dass alles, was mich erschaffen hat, in unsichtbaren Teilen um mich herum fliegt. Ich sehe, dass ich ein kleines Teil eines riesengroßen Universums bin. I'm not going to do that.